aus einem Text Unbekannte Anekdoten von Kant. In einer Gesellschaft von Gelehrten kam auch das Gespräch auf die meisten deutschen Philosophen, wo denn, wie natürlich, auch besonders von Kant und seinen Schriften gesprochen wurde. Aber mein Gott, sagte der Geheime Rat Ulrich, wie kann man denn ein so großes Rühmen von Kants Schriften machen? Die kann man ja auf einer wüsten Insel schreiben. Es sind nicht 10 Zitate darin. Eine Geschichte, ohne die niemand die Kritik der Urteilskraft versteht. Kant hatte in einem kühlen Sommer, in dem es wenig Insekten gab, eine Menge Schwalbennester am großen Mehlmagazin am Lizent wahrgenommen und einige Jungen auf dem Boden zerschmettert gefunden. Erstaunt über diesen Fall wiederholte er mit höchster Achtsamkeit seine Untersuchung und machte eine Entdeckung, wobei er anfangs seinen Augen nicht trauen wollte, dass die Schwalben selbst ihre Jungen aus den Nestern würfen. Voll Verwunderung über diesen verstandähnlichen Naturtrieb, der die Schwalben lehrte, beim Mangel hinlänglicher Nahrung für alle Jungen einige aufzuopfern, um die übrigen erhalten zu können, sagte dann Kant, da stand mein Verstand stille, da war nichts dabei zu tun, als hinzufallen und anzubeten. Dies sagte er aber auf eine unbeschreibliche und noch viel weniger nachzuahmende Art. Die hohe Andacht, die auf seinem ehrwürdigen Gesichte glühte, der Ton der Stimme, das Falten seiner Hände, der Enthusiasmus, der diese Worte begleitete, alles war einzig. Ein Syllogismus nicht von Kant, sondern nur über Kant. Simmel las einmal Logik und wollte seinen Hörern zeigen, dass aus 2 falschen Prämissen ein richtiger Schluss folgen kann. Obersatz, alle Indianer tragen Zöpfe. Untersatz, Kant war ein Indianer. Schluss, also trug Kant einen Zopf. Ein kurzer Text aus der Einbahnstraße. Coiffeur für penible Damen. 3000 Damen und Herren vom Kurfürstendamm sind eines Morgens wortlos aus den Betten zu verhaften und 24 Stunden festzusetzen. Um Mitternacht verteilt man in den Zellen einen Fragebogen über die Todesstrafe. Er sucht auch, dessen Unterzeichner anzugeben, welche Hinrichtungsart sie persönlich im gegebenen Falle zu wählen dächten. Dies Schriftstück hätten in Klausur nach bestem Wissen die auszufüllen, die bisher nur ungefragt sich nach bestem Gewissen zu äußern pflegten. Noch vor der ersten Frühe, die von Alters heilig, hierzulande aber dem Henker geweiht ist, wäre die Frage der Todesstrafe geklärt. Ein Text auch aus der Einbahnstraße, China-Waren. In diesen Tagen darf sich niemand auf das versteifen, was er kann. In der Improvisation liegt die Stärke. Alle entscheidenden Schläge werden mit der linken Hand geführt werden. Ein Tor befindet sich am Anfang eines langen Weges, der bergab zu dem Hause von 3 Punkte leitet, die ich allabendlich besuchte. Als sie ausgezogen war, lag die Öffnung des Torbogens von nun an wie eine Ohrmuschel vor mir, die das Gehör verloren hat. Ein Kind im Nachthemd ist nicht zu bewegen, einen eintretenden Besuch zu begrüßen. Die Anwesenden vom höheren sittlichen Standpunkt aus reden ihm, um seine Prüderie zu bezwingen, vergeblich zu. Wenige Minuten später zeigt es sich diesmal splitternackt dem Besucher. Es hatte sich inzwischen gewaschen. Die Kraft der Landstraße ist eine andere, ob einer sie geht oder im Aeroplan drüber hinfliegt. So ist auch die Kraft eines Textes eine andere, ob einer ihn liest oder abschreibt. Wer fliegt, sieht nur, wie sich die Straße durch die Landschaft schiebt. Ihm rollt sie nach den gleichen Gesetzen ab wie das Terrain, das herumliegt. Nur wer die Straße geht, erfährt von ihrer Herrschaft und wie aus eben jenem Gelände, das für den Flieger nur die aufgerollte Ebene ist, sie fernen Belvederes, Lichtungen, Prospekte mit jeder ihrer Wendungen so herauskommandiert, wie der Ruf des Befehlshabers Soldaten aus einer Front. So kommandiert allein der abgeschriebene Text die Seele dessen, der mit ihm beschäftigt ist, während der bloße Leser die neuen Ansichten seines Innern nie kennenlernt. Wie der Text jene Straße durch den immer wieder sich verdichtenden inneren Urwald sie bahnt. Weil der Leser der Bewegung seines Ich im freien Luftbereich der Träumerei gehorcht, der Abschreiber aber sie kommandieren lässt. Das chinesische Bücherkopieren war daher die unvergleichliche Bürgschaft literarischer Kultur und die Abschrift ein Schlüssel zu Chinas Rätseln. Jetzt müssen Sie warten, bis ich die 12 gefunden habe. Ja. Noch einmal aus dem Text über den Begriff der Geschichte. Ein Motto von Nietzsche: Wir brauchen Historie, aber wir brauchen sie anders, als sie der verwöhnte Müßiggänger im Garten des Wissens braucht. Das Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende, unterdrückte Klasse selbst. Bei Marx tritt sie als die letzte Geknechtete, als die rächende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende führt. Dieses Bewusstsein, das für kurze Zeit im Spartakus noch einmal zur Geltung gekommen ist, war der Sozialdemokratie von jeher anstößig. Im Lauf von 3 Jahrzehnten gelang es ihr, den Namen eines Blanqui fast auszulöschen, dessen Erzklang das vorige Jahrhundert erschüttert hat. Sie gefiel sich darin, der Arbeiterklasse die Rolle einer Erlöserin künftiger Generationen zuzuspielen. Sie durchschnitt ihr damit die Sehne der besten Kraft. Die Klasse verlernte in dieser Schule gleich sehr den Hass wie den Opferwillen. Denn beide nähren sich an dem Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel. Die sozialdemokratische Theorie und noch mehr die Praxis wurde von einem Fortschrittsbegriff bestimmt, der sich nicht an die Wirklichkeit hielt, sondern einen dogmatischen Anspruch hatte. Der Fortschritt, wie er sich in den Köpfen der Sozialdemokraten malte, war einmal ein Fortschritt der Menschheit selbst, nicht nur ihrer Fertigkeiten und Kenntnisse. Er war zweitens ein unabschließbarer, einer unendlichen Perfektibilität der Menschheit entsprechender. Er galt drittens als ein wesentlich unaufhaltsamer, als ein selbsttätig eine gerade oder spiralförmige Bahn durchlaufender. Jedes dieser Prädikate ist kontrovers und an jedem könnte die Kritik ansetzen. Sie muss aber, wenn es hart auf hart kommt, hinter all diese Prädikate zurückgehen und sich auf etwas richten, was ihnen gemeinsam ist. Die Vorstellung eines Fortschritts des Menschengeschlechts in der Geschichte ist von der Vorstellung ihres, eine homogene und leere Zeit durchlaufenden Fortgangs, nicht abzulösen. Die Kritik an der Vorstellung dieses Fortgangs muss die Grundlage der Kritik an der Vorstellung des Fortschritts überhaupt bilden. Das Bewusstsein, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, ist den revolutionären Klassen im Augenblick ihrer Aktion eigentümlich. Die große Revolution führte einen neuen Kalender ein. Der Tag, mit dem ein Kalender einsetzt, fungiert als ein historischer Zeitraffer. Und es ist im Grunde genommen derselbe Tag, der in Gestalt der Feiertage, die Tage des Eingedenkens sind, immer wiederkehrt. Die Kalender zählen die Zeit also nicht wie Uhren. Sie sind Monumente eines Geschichtsbewusstseins, von dem es in Europa seit 100 Jahren nicht mehr die leisesten Spuren zu geben scheint. Noch in der Julirevolution hatte sich ein Zwischenfall zugetragen, in dem dieses Bewusstsein zu seinem Recht gelangte. Als der Abend des ersten Kampftages gekommen war, ergab es sich, dass an mehreren Stellen von Paris unabhängig voneinander und gleichzeitig nach den Turmuhren geschossen wurde. Ein letzter Text aus über den Begriff der Geschichte. Sicher wurde die Zeit von den Wahrsagern, die ihr abfragten, was sie in ihrem Schoße birgt, weder als homogen noch als leer erfahren. Wer sich das vor Augen hält, kommt vielleicht zu einem Begriff davon, wie im Eingedenken die vergangene Zeit ist erfahren worden, nämlich ebenso. Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Die Tora und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Dieses entzauberte ihnen die Zukunft, der die verfallen sind, die sich bei den Wahrsagern Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur homogenen und leeren Zeit, denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte. Rastelli erzählt. Diese Geschichte habe ich von Rastelli gehört, dem unvergleichlichen, unvergessenen Jongleur, der sie eines Abends in seiner Garderobe erzählte. Es war einmal, begann er in alten Zeiten, ein großer Jongleur. Sein Ruhm hatte sich mit den Karawanen und mit den Kauffahrteischiffen weit über den Erdball verbreitet. Und eines Tages erfuhr auch Mohammed Ali Bey, der damals über die Türken herrschte, von ihm. Er entsandte seine Boten nach den vier Windrichtungen mit dem Auftrag, den Meister nach Konstantinopel zu laden, damit er in eigener und kaiserlicher Person sich von dessen Kunstfertigkeit überzeugen könne. Mohammed Ali Bey soll ein herrischer, ja gelegentlich grausamer Fürst gewesen sein. Und von ihm erzählte man sich, auf seinen Wink sei ein Sänger, der sein Gehör gesucht, aber nicht seinen Beifall gefunden habe, in den tiefsten Kerker geworfen worden. Doch war auch seine Freigebigkeit bekannt und ein Künstler, der ihm Genüge tat, konnte auf hohe Belohnung rechnen. Nach einigen Monaten traf der Meister in der Stadt Konstantinopel ein. Er kam aber nicht allein, wenn er auch wenig Aufhebens von seinem Begleiter machte. Und doch hätte er am Hof des Sultans besondere Ehre mit ihm einlegen können. Jedermann weiß, dass die Despoten des Morgenlandes eine Schwäche für Zwerge hatten. Der Begleiter des Meisters aber war eben ein Zwerg, oder genauer ein Zwergenknabe. Und zwar ein so ausnehmend zartes, ein so zierliches und geschwindes Geschöpfchen, dass es am Hof des Sultans bestimmt nicht seinesgleichen gefunden hätte. Der Meister hielt diesen Zwerg versteckt. Und dafür hatte er seinen guten Grund. Er arbeitete nämlich ein wenig anders als seine Fachgenossen. Diese sind bekanntlich in die chinesische Schule gegangen und haben dort den Umgang mit Stäben und Tellern, mit Schwertern und Feuerbränden erlernt. Unser Meister aber suchte nicht seine Ehre in der Anzahl und Vielfalt der Requisiten, sondern er hielt es mit einem einzigen, welches noch dazu das einfachste war und nur durch seine ungewöhnliche Größe auffiel. Es war ein Ball. Dieser Ball hatte ihm seinen Weltruhm gebracht, und in der Tat gab es nichts, was den Wundern gleichkam, die er an diesem Ball verrichtete. Denen, die dem Spiel des Meisters gefolgt waren, kam vor, als habe er es mit einem lebendigen, halb gefügigen und halb spröden, bald zärtlichen und bald spöttischen, bald zuvorkommenden und bald säumigen Gesellen, niemals aber mit einer toten Sache zu tun. Die beiden schienen aneinander gewöhnt und im Guten wie auch im Bösen ohne einander gar nicht auskommen zu können. Um das Geheimnis des Balls wusste niemand. Der Zwerg, das gelenkige Elfenkind, saß darinnen. In vieljähriger Übung hatte er sich in jeden Impuls und in jede Bewegung seines Herrn zu fügen gewusst. Und nun spielte er auf den Sprungfedern, die im Innern des Balls saßen, so geläufig wie auf den Saiten einer Gitarre. Um jedem Verdacht aus dem Wege zu gehen, ließen beide sich niemals nebeneinander blicken und Herr und Gehilfe wohnten auf ihren Reisen niemals unter demselben Dach. Der vom Sultan anbefohlene Tag war gekommen. Eine von Vorhängen eingefasste Estrade war im Saal des Halbmondes aufgeschlagen, den die Würdenträger des Herrschers füllten. Der Meister verneigte sich gegen den Thronsitz und führte eine Flöte an seine Lippen. Nach einigen präludierenden Läufen ging er in ein Staccato über, in dessen Takt sich der große Ball in Sprüngen aus den Soffitten näherte. Plötzlich hatte er auf der Schulter seines Besitzers Platz genommen, um sobald nicht mehr von ihm zu weichen. Er umspielte, er umschmeichelte seinen Herrn. Der aber hatte die Flöte nun fortgetan und als ob er von seinem Besucher nichts wisse, mit einem langsamen Tanz begonnen, den zu verfolgen ein Vergnügen gewesen wäre, wenn nicht der Ball aller Augen gefesselt hätte. Wie die Erde sich um die Sonne dreht und dabei gleichzeitig um sich selbst, so drehte sich der Ball um den Tanzenden und vergaß doch auch seinen eigenen Tanz nicht. Vom Scheitel bis zur Sohle war keine Stelle, über die der Ball nicht hinwegspielte, und jede wurde im Vorbeifliehen sein eigener Spielplatz. Niemand wäre eingefallen, nach der Musik dieses stummen Reigens zu fragen. Denn sie spielten einander selber auf, der Meister den Ball und der Ball dem Meister, wie es dem kleinen, versteckten Helfer nun schon durch Jahre geläufig war. So blieb es die längste Zeit, bis auf einmal bei einem Wirbel des Tänzers der Ball, gleichsam fortgeschleudert, der Rampe entgegenrollte, an sie stieß und vor ihr hüpfen blieb, während der Meister sich sammelte. Denn nun ging es auf das Finale zu. Wieder griff der Meister zu seiner Flöte. Erst war es, als wolle er seinen Ball, dessen Sprünge schwächer und schwächer geworden waren, leise und immer leiser begleiten. Dann aber riss die Flöte die Führung an sich. Der Atem des Bläsers wurde voller, und als hauche er mit der neuen und kräftigen Weise seinem Ball neues Leben ein, gerieten dessen Sprünge allmählich höher, während der Meister den Arm zu erheben begann, um, nachdem er ihn gelassen in Schulterhöhe gebracht hatte, den kleinen Finger immer im Musizieren auszustrecken, auf den der Ball, einem letzten langen Triller gehorchend, mit einem einzigen Satze sich niederließ. Ein Flüstern der Bewunderung ging durch die Reihen und der Sultan selbst lud zum Beifall ein. Der Meister aber gab von seiner Kunst eine letzte Probe, indem er den schweren, mit Dukaten gefüllten Beutel, den man auf hohes Geheiß ihm zuwarf, im Fluge auffing. Wenig später trat er aus dem Palast, um an einem entlegenen Ausgang seinen treuen Zwerg zu erwarten. Da drängte sich zwischen den Wachen hindurch ein Bote vor ihn. »Ich habe euch überall gesucht, Herr«, sprach er ihn an. »Aber ihr hattet vorzeitig euer Quartier verlassen und in den Palast verwehrte man mir den Eintritt.« Mit diesen Worten brachte er einen Brief zum Vorschein, der die Handschrift des Zwerges trug. »Lieber Meister, ihr müsst mir nicht zürnen«, hieß es darin. »Heute könnt ihr euch nicht vor dem Sultan zeigen. Ich bin krank und kann das Bett nicht verlassen.« »Sie sehen«, setzte Rastelli nach einer Pause hinzu, »dass unser Stand nicht von gestern ist und dass auch wir unsere Geschichte haben. Oder wenigstens unsere Geschichten.«